Es geht nicht. Das reicht jetzt. Hände hoch. Mama, Leukoplast und Mullbinden. Wo ist das Zeug? Schnell, wir müssen sie fesseln. Mit dem größten Vergnügen dabei. Lauft, um Himmels Willen, beeilt euch doch. Wir sind schon... Ich komm mit! Ja, ist gut, Klößchen, aber Tempo! Du hast ja keine Ahnung, wie schnell ich laufen kann. Wo kann ich kämpfen? Wow! Als Justus und Onkel Titus den Schuppen betraten, erlebten sie eine unangenehme Überraschung. Eine Detektive in ihrer Zentrale zu einer Besprechung. Tag, Tante Martha. Giovanni Di Santo stürmte sofort wie ein wilder Ochse durch die Tür und hinauf nach oben. Matteo kümmerte. Nicht zu glauben, dass Strangways nicht...